Sodann fertigte er den Brandopferaltar aus Akazienholz an, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit, viereckig und 3 Ellen hoch. Seine Hörner aber brachte er an seinen 4 Ecken an, so, dass seine Hörner ein Ganzes mit ihm bildeten, und überzog ihn mit Kupfer. Sodann fertigte er alle zum Altar gehörenden Geräte an, die Töpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen, alle zu ihm gehörenden Geräte fertigte er aus Kupfer an. Ferner fertigte er für den Altar ein Gitterwerk an, ein Netzwerk aus Kupfer, unterhalb des um den Altar laufenden Simses bis zu seiner halben Höhe. Sodann goss er 4 Ringe für die 4 Ecken des kupfernen Gitterwerks zur Aufnahme der Stangen. Die Stangen aber fertigte er aus Akazienholz an und überzog sie mit Kupfer, sodann zog er die Stangen durch die Ringe an den Seiten des Altars, damit man ihn vermittels derselben tragen könne. Aus Brettern, so dass er inwendig hohl war, fertigte er ihn an. Sodann fertigte er das Becken aus Kupfer an und sein Gestelle aus Kupfer, aus den Spiegeln der diensthünden Weiber, die am Eingange des Offenbarungszeltes Dienst taten. Sodann stellte er den Vorhof her, für die nach Süden gewendete Seite Vorhofumhänge aus gezwirntem Byssus, 100 Ellen lang, dazu 20 Säulen nebst ihren 20 kupfernen Füßen, die Nägel der Säulen und die zugehörigen Ringe waren aus Silber. Für die Westseite aber Umhänge in der Länge von 50 Ellen, dazu 10 Säulen nebst ihren 10 Füßen, die Nägel der Säulen und die zugehörigen Ringe waren aus Silber. Für die nach Osten gewendete Seite 50 Ellen, Umhänge in der Länge von 15 Ellen für die eine Seite, dazu 3 Säulen nebst ihren 3 Füßen, und ebenso für die andere Seite Umhänge in der Länge von 15 Ellen, dazu 3 Säulen nebst ihren 3 Füßen. Und ebenso für die andere Seite Umhänge in der Länge von 15 Ellen, dazu 3 Säulen nebst ihren 3 Füßen. Alle Vorhofumhänge ringsum waren aus gezwirntem Byssus, die Füße der Säulen aus Kupfer, ihre Nägel aus Silber und der Überzug ihrer Köpfe aus Silber, es waren aber alle Säulen des Vorhofs mit silbernen Ringen versehen. Der Vorhang aber des Vorhofstores war Buntwerkerarbeit aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, 20 Ellen lang und 5 Ellen hoch, entsprechend den Umhängen des Vorhofs. Die zugehörigen 4 Säulen aber nebst ihren 4 Füßen waren aus Kupfer, die Nägel daran aus Silber und ebenso der Überzug ihrer Köpfe und die Ringe an ihnen aus Silber. Alle Pflöcke aber der Wohnung und des Vorhofs ringsum waren aus Kupfer. Folgendes ist die Berechnung der Kosten der Wohnung des Gesetzes, welche auf Befehl Moses vorgenommen wurde mittels Dienstleistung der Leviten unter der Leitung Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Bezalel aber, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs aus dem Stamme Juda, fertigte alles an, was Jahwe Mose befohlen hatte, und mit ihm Oholiab, der Sohn Ahisamachs vom Stamme Dan, als Schmied und Zimmermann, sowie als Kunstwerker und als Buntwerker in rotem und blauem Purpur, Karmesin und Byssus. Anlangend das gesamte Gold, das bei der Anfertigung verarbeitet wurde, bei allen Arbeiten zur Anfertigung des Heiligtums, so betrug das als Weihgabe gespendete Gold 29 Talente und 730 Sekel heiliges Gewicht, das infolge der Musterung der Gemeinde eingehende Silber 100 Talente und 1775 Sekel heiliges Gewicht, je 1/2 Sekel, die Hälfte eines Sekels heiliges Gewicht, von jedem Kopfe, von allen, die der Musterung unterlagen, von 20 Jahren an und darüber, 60, 35, 50 Mann. Die 100 Talente Silber wurden verwendet zum Gießen der Füße des Heiligtums und der Füße des Vorhangs, 100 Talente zu 100 Füßen, zu jedem Fuß 1 Talent. Aus den 1775 Sekeln aber fertigte er Nägel für die Säulen an, überzog ihre Köpfe und versah sie mit Ringen. Das als Weihgabe gespendete Kupfer betrug 70 Talente und 2400 Sekel. Daraus fertigte er die Füße der Türe des Offenbarungszeltes an, den kupfernen Altar samt dem kupfernen Gitterwerk an ihm und allen Altargeräten, dazu die Füße des Vorhofs ringsum und die Füße des Vorhoftores, sowie alle Pflöcke der Wohnung und alle Pflöcke des Vorhofs ringsum.